Worbeck von Friedrich von Schiller, Cinna, fünfter Aufzug. Erstens. Vor dem yorkischen Monument, Plantagenet tritt auf, er ist heimatlos, die Müdigkeit der langen Reise überwältigt ihn, der Schlaf ergreift ihn, er empfiehlt seine Seele dem Ewigen und bittet ihn, dass er im Himmel wieder aufwachen möchte. Zweitens. Worbeck kommt und betrachtet den Schlafenden, rührendes Selbstgespräch, wo er seine Qual mit dem Frieden des Kindes vergleicht. Er wird weich, und wie er kommen hört, tritt er auf die Seite. Drittens. Zwei Mörder treten auf, wollen den schlafenden Knaben töten. Worbeck eilt zu Hilfe, verwundet den einen, beide entfliehen, der Knabe erwacht. Camille erscheint von einer andern Seite. Worbeck lässt den Knaben, der sehr erschrocken ist, wegbringen und heimlich verwahren. Er selbst geht nach. Viertens. Erich kommt mit dem englischen Botschafter. Sie finden Spuren von Blut. Der Mörder hat gewinkt. Sie zweifeln nicht mehr, dass die Tat geschehen sei, frohlocken darüber und beschließen nunmehr, den Verdacht dieses Mords auf Worbeck zu wälzen. Fünftens. Herzogin, ihr Rat, Prinzessin, Lords. Vergeblich sind alle Nachforschungen nach Eduard. Er ist nirgends zu finden. Herzogin hat einen grässlichen Argwohn. Sie schickt nach Worbeck. Sechstens. Erich und der Botschafter erzählen von einem Mord, der geschehen sein müsse. Sie hätten um Hilfe schreien hören. Wie sie herbeigeeilt, sei Blut auf dem Boden gewesen, die Herzogin und Prinzessin in der größten Bewegung. Siebtens. Worbeck kommt, Herzogin empfängt ihn mit den Worten, »Wo ist mein Neffe? Wo habt ihr ihn hingeschafft?« Wie er stutzt, nennt sie ihn gerade heraus einen Mörder. Auf dieses Wort geraten alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es heftiger. Jene schelten, dass sie den Herzog, ihren Neffen, einer so schrecklichen Tat beschuldige. Jetzt entreißt ihr der Zorn ihr Geheimnis. »Herzog«, sagt sie, »ein York, er mein Neffe?« und erzählt den ganzen Betrug mit wenig Worten, davon der Refrain immer der Mörder ist. Prinzessin wankt, will sinken, Worbeck will zu ihr treten, Prinzessin stürzt der Herzogin in die Arme, Worbeck will sich an die Lords wenden, sie treten mit Abscheu zurück. In diesem Augenblick wird der gefürchtete Graf Kildare angemeldet. Herzogin sagt, er kommt zur rechten Zeit. Ich habe seine Ankunft nie gewünscht. Jetzt ist sie mir willkommen. Er kennt meine Neffen. Er hat ihre Kindheit erzogen. Sie wendet sich zu Worbeck. Verbirg dich, wenn du kannst. Versuch, ob du dich auch gegen diesen Zeugen behaupten wirst. Achtens. Kildare tritt herein. Worbeck steht am meisten von ihm entfernt und hat das Gesicht zu Boden geschlagen. Herzogin geht ihm entgegen. Ihr kommt, einen York zu umarmen, unglücklicher Mann, ihr findet keinen, und so weiter. Ehe Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um und bemerkt den Worbeck. Er tritt näher, stutzt, staunt, ruft. »Was seh ich?« Worbeck richtet sich bei diesen Worten auf, sieht dem Grafen ins Gesicht und ruft. »Mein Vater!« Kildare ruft ebenfalls mein Sohn!« »Sein Sohn!« wiederholen alle. Worbeck eilt an die Brust seines Vaters. Kildare steht voll Erstaunen, weiß nicht, was er dazu sagen soll. Er bittet die Umstehenden, ihn einen Augenblick mit Worbeck allein zu lassen. Man tut es aus Achtung gegen ihn. Zugleich wird gemeldet, dass man zwei Mörder eingebracht habe. Herzogin eilt ab, sie zu vernehmen. Neuntens. Worbeck bleibt mit Kildare, der noch voll Erstaunen ist, in dem vermeinten York seinen Sohn zu finden. Worbeck erzählt ihm in kurzen Worten alles, Kildare apostrophiert die Vorsicht und preist ihre Wege. Er erklärt dem Worbeck, dass er nicht sein Sohn sei, dass er den Namen geraubt, der ihm wirklich gebühre. Er sei ein natürlicher Sohn Eduards des Vierten, ein geborener York. Das Rätsel seiner dunkeln Gefühle löst sich ihm, das Knäuel seines Schicksals entwirrt sich auf einmal. In einer unendlichen Freudigkeit wirft er die ganze Last seiner bisherigen Qualen ab. Er bittet den Kildare, ihn einen Augenblick weggehen zu lassen. Zehntens. Kildare und bald darauf die Lords, welche zurückkommen, nebst Erich und dem Botschafter. Sie beklagen den Kildare, dass er ein solches Ungeheuer zum Sohn habe, der den heiligen Namen eines York usurpiert und den wahren York ermordet habe. Kildare kann Letzteres nicht glauben, und das Erste beantwortet er damit, dass er ihnen die wahre Geburt Worbecks meldet. Sie glauben ihm und erstaunen darüber, bedauern aber desto mehr, dass sie in dem Sohn ihres Herrn einen Mörder erblicken müssen. Elftens. Indem erscheint Worbeck, den Plantagenet an der Hand führend. Alle erstaunen. Kildare erkennt den jungen Prinzen, dieser weiß nicht, wie ihm geschieht, bis Worbeck das ganze Geheimnis löst und damit endigt, dem Plantagenet als seinem Herrn zu huldigen und ihn als seinen Vetter zu umarmen. Freude der Lords, Edelmut des Plantagenet. Zwölftens. Herzogin kommt zu dieser Szene, sie umarmt ihren Neffen und schließt ihn an ihr Herz. Lords verlangen, dass sie gegen Worbeck ein Gleiches tue, edle Erklärung Worbecks, der als ihr Neffe zu ihren Füßen fällt. Sie ist gerührt, sie ist gütig und zeigt es dadurch, dass sie geht, um die Prinzessin abzuholen. Dreizehntens. Zwischenhandlung, solang sie weg ist. Erichs und des Botschafters Mordanschlag kommt ans Licht, ihnen wird verziehen und sie stehen beschämt da. Worbeck zeigt sich dem Botschafter in der Stellung, den Plantagenet umarmend, und schickt ihn zu seinem König mit der Erklärung, dass sie beide gemeinschaftlich ihre Rechte an den Thron wollen geltend machen. Vierzehntens. Herzogin kommt mit der Prinzessin zurück. Schluss.